بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بيجنتن من الله الله زيكم هاي المهات شكايت الله زاف لنا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم alles gebet Allah dem Herrn der Welten ich bezeuge dass es kein Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, heute machen wir inshallah weiter mit dem 36. Unterkapitel zu As-Salah. Und es heißt, was man sagt, wenn man den Muadzin hört. Zunächst einmal, wenn man den Muadzin hört, gemeint ist natürlich, wenn man den Muadzin hört, während er den Adhan spricht. Und weil es könnte auch die Frage aufkommen, was ist, wenn man den Adhan hört, wenn man den Muadzin hört, während er die Iqama spricht oder anderes. Anderes ist irrelevant. Und dass es um den Adhan geht, bezeigt der Begriff Muadzin, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch jetzt gleich in diesem Hadith erwähnt. Eingang oder Grundlage für diese Thematik ist der folgende Hadith, den wir als Basis nehmen. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr den Gebetsruf hört, dann sagt dasselbe, was auch der Muadzin sagt. Dieser Hadith ist unsere Ausgangslage. Das heißt, immer wenn wir uns unsicher sind, was wir sagen sollten, oder wenn in einer bestimmten Situation beim Adhan nichts Spezielles überliefert worden ist, dann ist es immer unsere Ausgangslage, dass wir einfach das Gleiche sagen, was auch der Muadzin sagt. Und in dieser Überlieferung haben wir schon den Hinweis darauf, dass es um den Adhan geht. Es ist zwar richtig, dass die Iqama auch als Adhan bezeichnet wird, aber in der Regel, wenn man Adhan spricht, meint man den Gebetsruf, der die Leute zum Gebet einlädt oder aufruft, zum Gemeinschaftsgebet aufruft. Und das bedeutet aus diesem Hadith, wenn der Muadzin sagt Allahu Akbar, dann sagen wir ebenfalls Allahu Akbar. Und wenn er sagt Ashhadu an la ilaha illallah, dann sagen wir eben was Ashhadu an la ilaha illallah und so weiter und so fort. Das ist grundlegend unsere Vorgehensweise. Wir werden gleich sehen, dass wir beim Fajr-Gebet haben wir den Zusatz As-Salatu khayrun minan naum zweimal nach den beiden Hayalas und da werden wir auch sehen, dass dieser Hadith wieder unsere Grundlage ist. Deswegen auch beim Fajr-Gebet, wenn man den Muadzin hört, wie er sagt, As-Salatu khayrun minan naum, dann sagen wir ihm einfach nach, As-Salatu khayrun minan naum. Das ist die Grund. Und eine Ausnahme machen wir bei der Hayya'ala. Hayya'ala ist die Abkürzung für Hayya'ala Salah oder Hayya ala al-Falah. Und bei diesen beiden Aussprüchen ist überliefert worden, dass man stattdessen etwas anderes sagt, was wir gleich noch sehen werden, inshallah ta'ala. Und insofern sehen wir, dass das eine Ausnahme ist. Und eine Regel lautet, also Hadithe, die allgemein gehalten sind, widersprechen nicht Hadithen, die Ausnahmen machen. Okay? Auf Arabisch la ta'aruda baina amin wa khas. Wenn man das verstanden hat, dann hat man viele scheinbare Widersprüche gelöst. Und wie wir schon mal darauf hingewiesen haben, ist es eine Sache, die jeder Mensch alltäglich macht. Aber man muss halt einmal darauf hinweisen, weil manchmal hält man sich stur an den Wortlaut und vergisst aber, dass Aussagen manchmal allgemein getroffen werden. Weil wenn man bei jeder Aussage immer ins Detail gehen würde und Ausnahmen machen würde, wie ein Gesetzestext im kleinsten Detail, dann würde man sich verlieren, dann würden die Worte nicht mehr kurz und prägnant sein. Ja? Und sie werden unübersichtlich. Ja? Auf jeden Fall schauen wir uns die nächste Überlieferung an. Abdullah ibn Amr ibn As berichtet, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam folgendes sagen hörte. Wenn ihr den Muadzin hört, dann sprecht dasselbe nach, was er sagt. Hiernach ruft den Friedensgruß über mich aus, denn wer den Friedensgruß über mich ausruft, für den ruft Allah den Friedensgruß 10-mal aus. Danach bittet Allah Azza wa Jal für mich um die Wasila, denn dies ist eine Stufe im Paradies, die nur einem Diener Allahs des Erhabenen zusteht. Und ich hoffe, derjenige zu sein, wer also für mich um die Wasila bittet, für den wird meine Fürsprache erlaubt sein. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir, dass es nicht nur einen Dhikr gibt, den man spricht, während der Muadzin den Adhan ausruft, sondern auch, nachdem der Muadzin fertig ist, dass man danach den Friedensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam ausspricht. Wenn man also fertig ist und gesagt hat, La ilaha illallah, als letzten Satz vom Adhan, danach spricht man den Friedensgruß aus. Wie spricht man den Friedensgruß aus? Egal wie man ihn ausspricht, so hat man dieses Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam umgesetzt. Das heißt, das Mindeste, was man sagt, Allahumma salli ala Muhammad. Das ist das Mindeste, was man sagt. Und ihr wisst, dass man auch sagen kann, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, ja, oder wa sallim taslima und so weiter und so fort. All die Versionen sind alles Friedensgrüße über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und manche Ulama sagen, die beste Form, den Friedensgruß auszusprechen, ist die Form, die er uns vorgemacht hat, alayhi salatu wassalam. Denn er wurde ja gefragt, wie sollen wir über dich den Friedensgruß aussprechen? Dann sagte er, Qulu, sprecht Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Deswegen, ob man es so sagt oder in einer anderen überlieferten Version, alles ist vollkommen in Ordnung. Und natürlich gilt eine Regel, Überliefertes ist besser als Nicht-Überliefertes. Das heißt, dass du Allah ansprichst mit Worten, die er dir beigebracht hat zu sprechen, oder der Prophet, ist besser, als wenn du selbst sie erfinden würdest. Und wichtigste ist dabei, dass man sowieso mit dem Herzen anwesend ist. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns ein Bittgebet beigebracht, was wir noch kennenlernen werden, inshallah ta'ala, dass man eben sagt, Allahumma rabba hadhi da'wati tamma und so weiter. Aber auch hier sehen wir, dass dieser Wortlaut der bessere ist, aber wenn man ihn nicht spricht, ist auch nicht schlimm. Man kann auch eigene Worte sprechen, weil er sagt ja, spricht den Friedensgruß mit aus, dann sagt er, dann bittet für Allah azzawajal für mich um die Wasila. Wenn du sagst, oh Allah, ich bitte dich um die Wasila für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hast du deine Sache erledigt. Auch wenn du es auf Deutsch sagen würdest, hast du deine Sache erledigt. Aber immer gilt die Regel, Überliefertes ist besser als Nicht-Überliefertes. Und gerade wir als Nicht-Arabisch-Muttersprachler sollten auf jeden Fall diese Worte auswendig lernen, weil wegen der Regel, die ich gerade erwähnt habe. Und außerdem ist es eine Sache, die ja quasi jeden Tag vorkommt. Also der Gebetsruf, den hört man bestenfalls 5-mal pro Tag. Und wenn nicht, hört man ihn einmal die Woche im Freitagsgebet oder mehr oder weniger. Aber es ist eine Sache, die sich oft wiederholt. Und es ist sehr einfach, sich Sachen zu merken, die sich sowieso immer ständig wiederholen. Also sollte man eben da nicht mit sich selbst geizen. Al-Wasila hat der Prophet selbst definiert, und das ist die, deswegen ist es die beste Definition, wie er gesagt hat, eine Stufe im Paradies, die nur einem Diener Allahs des Erhabenen zusteht. Offensichtlich ist es die höchste und beste Stufe überhaupt im Paradies, und dann der Lohn für das Erste ist, also für den Friedensgruß, dass man es 10-fach zurückbekommt, das ist schon genug Gutes, und wobei wir natürlich nie genug haben können von der Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal. Und die Wasila, das Allah bittet, hat der Prophet gesagt, bekommt dann auch die Fürsprache seines Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Und das weist darauf hin, dass die Fürsprache des Propheten sallallahu alaihi wa sallam wie heißt es, verschiedener Art ist, weil wir haben ja in diesem Hadith sehen wir, dass die Fürsprache für diejenigen ist, die für ihn dieses Dua gesprochen haben. Aber es gibt ja auch andere Fürsprachen am Tag der Auferstehung, wie die Fürsprache für die Menschheit oder die Schöpfung insgesamt. Das ist eine andere Art Fürsprache. Und dann gibt es eine Fürsprache speziell für die großen Sünder unter seiner Umma, alayhi salatu wassalam, weil er sagt in einer Überlieferung, innama shafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Das heißt, meine Fürsprache ist insbesondere für die Leute, die große Sünden unter meiner Umma begangen haben. Das zeigt sich eben, dass es verschiedene Fürsprachenarten gibt, und die ist eben nicht nur für die Sünder. Also es gibt manche fehlgeleitete Gruppen unter dem Islam, die Fürsprache nur für die Muslime schreiben, die kleine Sünden begangen haben. Okay? Und das irgendwie ist falsch, aufgrund der Überlieferung, die ich vorhin erwähnt habe. Und dann gibt es welche, die gesagt haben, die Fürsprache ist nur vielleicht für die Großen. Das könnte man meinen zumindest. Ich weiß nicht, ob es manche gesagt haben, aber könnte man meinen. Und das ist auch falsch, weil wir das hier sehen. Und der Prophet a.s.w. auch hier für alle Fürsprache, für die Sünder, als auch für diejenigen, die ihren Sünden vergeben worden sind. Warum könnte jemand Fürsprache brauchen, der sag ich dem Allah seine Sünden vergeben hat? Er könnte besser abschneiden, als er schon abgeschnitten hat. Ja, also die Stufen des Paradieses, und Allah kennt die Anzahl. Ja. Er kann immer besser abschneiden und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam näher sein. Und außerdem, jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch hat Sünden, jeder Mensch braucht das. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es Menschen gibt, denen Allah vergeben hat, mit Sicherheit, ja, dann was es gibt es immer gut und besser. All das ist natürlich eine Sunna. Wer das weglässt, tut sich selbst keinen Gefallen, aber wer das macht, bekommt diese gewaltige Belohnung für sehr wenig Leistung. Also es ist sehr einfach und nicht sehr anstrengend, das zu machen. Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhu berichtet, dass ein Mann sagt, O Gesandter Allahs, die Gebetsrufer haben uns gegenüber einen Vorzug. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, sag dasselbe, was sie auch sagen, wenn du dann fertig bist, bitte, und dir wird vergeben. Die Gebetsrufer haben uns gegenüber einen Vorzug, weil ihnen natürlich, weil sie hier eine Fard Kifaya erfüllen, also eine Kollektivpflicht erfüllen, und die kann ja nur einer erfüllen, kann ja nicht zwei Muadzins geben. Ja? Und wie heißt es? Und zweitens sind sie Anlass dafür, dass Menschen zum Gebet gerufen werden. Sie erinnern die Menschen, das Nachtgebet zu verrichten beim ersten Adhan, beim Fajr. Sie erinnern die Menschen, zum Morgengebet aufzustehen und so weiter und so fort, zu Sahur zu machen. Sie haben zweifellos große Belohnung. Deswegen heißt es in anderen Überlieferungen, sie werden die längsten Hälse haben am Tag der Auferstehung. Aber wenn du wie sie auch abschneiden möchtest, die gleiche Belohnung bekommen möchtest wie sie, dann sagst du einfach dasselbe, wie sie sagen, dann bekommst du, wird dir ebenfalls vergeben, so wie ihnen vergeben wird. Denn der Prophet, offensichtlich bezieht sich diese Überlieferung auf eine, die wir auch schon vorher gehört haben, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht hat für die Imame und gesagt hat, Allahumma arshid al-a'imma, das heißt, leite die Imame recht, waghfir lil-mu'adhdhin, und verzeihe den Gebetsrufenden. Und er sagt dann, ich möchte die gleiche Belohnung. Sagt er, sag einfach dasselbe, wie sie sagen, dann bekommst du auch diese Vergebung. Aber bekommst du dann die gleiche Belohnung in jeglicher Hinsicht? Allah, du hast Raib, steht nicht drin. Hier ist von der Vergebung die Rede. Und dann wissen wir auch, dass es sich auf die Vergebung bezieht. Sa'd ibn Abi Waqas, radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wenn jemand den Muadzin hört und währenddessen sagt, auch ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, Er ist ein Einziger und hat keinen Teilhaber. Man könnte auch übersetzen, auch ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah alleine. Er hat keinen Teilhaber. Und auch ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ich bin mit Allah als Herrn, mit Muhammad als Gesandten und mit dem Islam als Religion zufrieden, so wird ihm vergeben. Das ist also ein weiterer Dhikr, den wir lernen. Und ich möchte auch bei dieser Gelegenheit auf eine wichtige Sache hinweisen. Und zwar, liebe Geschwister, manchmal trifft man sich mit seinen Geschwistern und dann unterhält man sich über den Islam oder wie jetzt ihr lernt so Unterricht und so. Und dann kommt man schon und sagen, ja, was ist, ihr unterhaltet euch über, was man während dem Adhan sagt und was man bei welchem Satz wie sagt und was man nach dem Adhan sagt. Da kommt der typische Satz, die Umma hat viel größere Probleme als solche Sachen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ja? Es gibt viel Wichtigeres in der Religion als das und das. Und das ist, wie man so schön sagt, ein wahres Wort, aber dahinter steckt leider nichts Gutes. Warum? Weil letztendlich, was will diese Person sagen? Die Person will sagen, beschäftige ich nicht mit dem, sondern beschäftige ich mit anderem. Wichtig ist dabei zwei Sachen. Nummer eins, immer überleg dir, schließt das eine das andere aus. Also wenn jetzt gerade ein Unterricht stattfindet, bei dem du etwas von den Feinheiten der Religion lernen kannst, soll ich deswegen da wegbleiben, weil es Wichtigeres gibt? Wo ist derjenige, der mir jetzt gerade das Wichtigere beibringt, damit ich sagen könnte, warum mache ich jetzt etwas Unwichtigeres? Okay? Also angenommen, es gibt zwei Unterrichte parallel. Und der eine bringt dir was Wichtiges bei, was du brauchst, weil du zu Hajj gehst und gibst. Und der andere bringt dir bei, was du nach dem Adhan sagst. Dann sag ich dir, ach, geh zum Hajj im Teich. Das ist die eine Sache. Das heißt, es gibt oft keinen Grund, das eine zu machen und das andere wegzulassen. Du kannst beides machen. Nur es ist halt der wenige Taufiq, den manchen Leuten Allah gibt. Deswegen machen sie dann gar nichts. Das ist ja nicht so, dass derjenige, der das sagt. Die zweite Angelegenheit ist, eine erzieherische, denn Allah Azza wa Jal sagt im Koran Karim, Kunu Rabbaniyin, Kunu Rabbaniyin, Surat Al-Imran. Und vielleicht habt ihr schon mal den Tafsir zu dieser Ayah gehört. Kunu Rabbaniyin auf Deutsch bedeutet, seid Gottes Männer, seid Leute des Herrn, seid Leute des Herrn. Rabbani kommt von Rabb. Rabb ist der Herr und Rabbani ist eben jemand, der dem Herrn, sag ich mal, zugesprochen wird. Ja? Jemand, der ein Gefolgsmann ist des Herrn, Leute des Herrn. Also Leute, die auf Gott hören, ihm nacheifern und so ähnliches. Und dann heißt ein Tafsir, was bedeutet denn, Leute des Herrn zu sein, Rabbani zu sein? Was bedeutet denn das? Das bedeutet, heißt ein Tafsir, es bedeutet, dass man erst die kleinen Dinge der Religion lernt, bevor man die großen Dinge lernt. Das heißt, bevor man sich kümmert um die Umma im Osten und im Westen, und was soll man sich erstmal kümmern um sich selbst aufbauen. Ja? Und das eine der wichtigsten Sachen ist, dass man sich selbst aufbaut in der Beziehung zu Allah Azza wa Jalla. Ja, weil ich sage, du sagst, wenn du den Islam annimmst und sag jetzt nicht, ich bin schon lange Muslim. Die Sache ist ja, wie hast du dich entwickelt in der Zeit? Weil vielleicht bist du immer noch gleich wie viele andere am Anfang, okay? Aber du hast am Anfang gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Dann diesen Gott, fang mal an, ihn zu vergöttern. Okay? Vergötter ihn, verherrliche ihn. Wo zeigt es sich in deinem Leben, dass du deinen Herrn vergötterst, im wahrsten Sinne des Wortes? Oder sagst du anbetest, ja? Oder liebst, oder verherrlichst, oder machst, was er sagt, oder unterlässt, was er dir verbietet. Das bedeutet, deinen Herrn zu vergöttern. Okay? Und diese Sache, die Sache der Anbetung, das muss man sich trainieren. Das muss man sich antrainieren. Ja? Und deswegen ist einer der besten Ratschläge, die man jemandem geben kann, wenn er den Islam neu annimmt, ja? dass er eben erstmal kümmern soll, sich um seine Beziehung zu Allah, seine Ibadah zu Allah. Ja? Und das ist dann tatsächlich so klassisch, wie wir das immer auch sagen, beibringen, dass man seine 5 Gebete lernt, ja? Weil das so eines der ersten Sachen ist, nach denen auch gefragt wird. Ja? Dann soll er sich kümmern um seine freiwilligen Gebete. Tatsächlich, er baut sich dadurch auf. Ja? Er soll anfangen zu fasten, er soll anfangen sich trainieren zu spenden, er soll seinen Charakter verbessern. Ja? Und Spenden ist eine super Form der Charakterverbesserung, weil das zeigt, wie der Mensch sich kümmert um die anderen. Ja? Wie er selbstlos ist, wie er andere Menschen sich selbst gegenüber bevorzugt. Das Geld, was er sich selbst verdient hat, was er hätte für sich selbst ausgeben können, für sein Eis, für sein was weiß ich, ja, gibt er für jemand anders aus. Ja? Das heißt, er bevorzugt andere sich selbst. Das ist eine super Charakterreinigung. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass diese kleinen Informationen der Religion, die manche Leute leider gering schätzen, erfahre ich mit Ihtiqar machen, ja, das ist falsch. Also richtig ist, dass man sich tatsächlich beschäftigt mit kleinen Dingen der Religion. Ja. Das heißt nicht, dass man nicht später sich auch kümmert um wichtigere und größere Sachen, aber für dich erstmal wichtig ist deine Beziehung zu Allah tabaraka wa ta'ala, und dazu gehört eben, und zum Erfolg, oder wie soll ich sagen, zur Rechtleitung gehört es, dass Allah dich so leitet, dass du eben diese Sachen machst. Und das gehört zum Tawfiq. Du hörst den Muadzin, der eine hört den Muadzin, spricht diese Worte nach. Der andere hört den Muadzin und denkt gar nicht daran, diese Worte zu sprechen. Weißt du? Er hört den Muadzin jeden Tag, aber es kommt ihm gar nicht in den Sinn. Ja, warum kommt es nicht in den Sinn? Ah, du hast dich nicht erzogen in diese Richtung. Manche Ulama sind auch der Ansicht, dass man den Adhan, wenn man ihn gehört hat und vergessen hat, nachzusprechen, dass man es nachholen darf. Okay, also du warst gerade beschäftigt, konntest gerade den Adhan nicht sprechen. Zum Beispiel, du hast gerade 2 Raka'a gebetet für Allah, während der Adhan war. Dann nach dem Adhan, sagen sie, darfst du den Adhan nachsprechen. Und das ist eine sehr nützliche Ansicht, um sich das anzutrainieren. Ja, weil wenn man jedes Mal sagt, verpasst, beim nächsten Mal inshallah, dann kann es wird schwieriger. In diesem Hadith 525 lernen wir einen zweiten Dhikr. Der erste Dhikr war, dass man einfach nachspricht, was der Muadzin spricht, mit den Ausnahmen, die wir gesagt haben. Dann die zweite Sache ist, dass man sagt, während er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu, dass man während des Adhan eben diese Worte spricht. Das heißt, wenn du hörst den Muadzin, wie er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, ja, dann sagst du, ich auch bezeuge, auf Deutsch ist es übersetzt, ja, auch ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, er ist ein einziger und hat keinen Teil, auf Arabisch. وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Und dann dieses Zusatz auch, رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا. Das heißt, ich bin mit Allah als Herrn, mit Muhammad als Gesandtem und mit dem Islam als Religion zufrieden. Auch wieder sehr wenige Worte, und dir werden deine Sünden dafür vergeben. Aisha radiallahu anha berichtet, dass wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Muadzin hörte, er auch ich und so weiter zu sagen pflegte. Ja? Das ist also praktisch jetzt die gleiche Überlieferung wie vorher, nur vorher war es über Sa'd ibn Abi Waqqas und jetzt ist es über Aisha radiallahu anha. Und wie wir gesagt haben, es reicht ja schon, wenn ein Sahabi das sagt, ja. Aber wenn es ein zweiter sagt, dritter sagt, das stärkt unsere Überzeugung davon, wie authentisch diese Überlieferung ist. Und manchmal kann natürlich auch sein, dass die Hadith-Experten, wie diese Imame, die machen solche Sachen, weil sie auf irgendeine Schwäche hinweisen wollen in dem Hadith vorher und dann durch die zweite Überlieferung sagen möchten, die Schwäche ist kein Problem. Ja, die wird ersetzt durch die Überlieferung danach und so weiter. Das sind sehr, sehr Feinheiten, da sind die Hadith-Experten, da das ihre Aufgabe. Das macht zum Beispiel besonders Imam Bukhari ist bekannt dafür, dass er solche Sachen macht. Ja. Dann 527, Umar ibn Khattab sagte, wenn der Muezzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah ist größer sagt, und man dann auch sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und wenn der Muezzin Ashhadu an la ilaha illallah sagt, und man dann auch sagt, Ashhadu an la ilaha illallah. Und wenn der Muezzin dann sagt, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, man dann auch sagt, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und wenn dann der Muezzin sagt, Hayya ala as-salah, und man selbst sagt, La hawla wa la quwwata illa billah. Und wenn er dann sagt, Hayya ala al-falah, und man dann selbst sagt, La hawla wa la quwwata illa billah. Und wenn dann der Muezzin sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, und man dann selbst sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und wenn dann der Muezzin sagt, La ilaha illallah, und man dann ebenfalls sagt, La ilaha illallah, aus tiefstem Herzen wird man ins Paradies eingehen. Dieser Hadith hat man so viele Bedingungen, auf einmal haben wir noch nie in einer Überlieferung gehört. Okay? Aber aus dieser Überlieferung entnehmen wir einiges. Erstens einmal, dass auch hier wieder eine kleine Tat, eine riesengroße Belohnung versprochen wird. Und geht es nicht nur um die Vergebung der Sünden, sondern dass man zum Paradiesbewohner wird. Wie die Gelehrten auch sagen, es geht darum, dass man auch dann in dem Zustand auch dann bleibt. Ich kann auch sagen, wer Muslim ist, wer den Islam annimmt, wird ins Paradies eingehen. Ja, richtig, aber muss auch dann Muslim bleiben. Ja? Aber es geht einfach darum, wir sehen, dass das Paradies ist uns sehr, sehr nahe. Das zu erreichen ist sehr, sehr einfach, nicht kompliziert. Und natürlich das Gegenteil davon genauso. Ja. Aus dieser Überlieferung, wenn wir aber vom Ende kurz nochmal diesen letzten Satz anschauen, entnehmen wir eine Angelegenheit, das ist vielleicht die anstrengendste und die schwierigste vom Ganzen. Und zwar, dass es sehr wohl darauf ankommt, ob man das einfach nur mit der Zunge spricht oder ob man sich bewusst macht, was man sagt. Okay? Und deswegen, auch beim Gebet ist es das Gleiche. Das Gebet der Prophet alaihi salatu wassalam hat klar gemacht, dass du in deinem Salah ein Zehntel der Belohnung hast du garantiert, wenn du deine Pflichtteile machst. Aber alles darüber hinaus, ja, wenn du meinst, dass du belohnt wirst vom ersten Takbir bis zum Ende, bis zum letzten, das funktioniert nur, wenn du geistig anwesend warst die ganze Zeit. Und deswegen ist es ein Ijtihad, ein sich Mühe geben bei jedem Salah, das man beginnt, bei jeder Ibadah allgemein. Okay? Und denk mal an den Tasbih nach dem Salah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ja? Also tatsächlich geht es nicht einfach nur darum, das runterzubeten, wie man auf Deutsch sagt. Sondern man muss sich Mühe geben, wenn man diese großen Belohnungen haben will. Und so heißt es also, hier ist es eindeutig, aus tiefstem Herzen. Ja? Wie heißt es im Arabischen? Heißt es min qalbi, aus deiner Seite. Das heißt also, mit Bewusstsein. Das heißt mit Bewusstsein. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir, dass man bei Hayya ala salah und Hayya ala falah la hawla wa la quwwata illa billah sagt. Okay, was heißt la? Den Rest habe ich auf Arabisch gesagt, weil das haben wir alle schon mal gehört und das steht ja im Deutschen auch da. Aber was bedeutet denn la hawla wa la quwwata illa billah? Wie wurde es hier übersetzt? Hier wurde übersetzt mit: Es gibt keine Zustandsänderung und keine Kraft außer durch Allah. Das ist eine Art, das zu übersetzen, weil Hawla, sagt er, La Hawla wa La Quwwata. Al-Hawl, ja, im Arabischen ist dieses Wort, besteht aus drei Buchstaben und davon lassen sich, also ihr wisst ja, viele Worte im Arabischen, die meisten lassen sich auf drei Buchstaben zurückführen. Ja? Dreiradikalisch, sagt man. Ja? Dreiradikal. Auf jeden Fall, diese und aus diesem Wortstamm kann man viele Wörter ableiten. Ich gebe euch schon ein einfaches Beispiel. Die drei Buchstaben, nur damit man es auch ein bisschen nachvollziehen kann. Kaf, Ta und Ba zum Beispiel. Okay? Diese drei Buchstaben, Kaf, Ta und Ba. Das ist der Ursprung jetzt von vielen verschiedenen Worten. Ich mache ein Beispiel, Kataba. Das ist das Einfachste. Kataba heißt, er schrieb. Man benutzt im Arabischen die Vergangenheitsform auch als Infinitiv im Deutschen. Ja? Also schreiben. Ja? Okay. Dann könnte man auch sagen, Kitab. Kitab bedeutet Buch. Okay? Buch. Dann könnte man auch sagen, Maktub. Das Geschriebene. Okay? Der Katib. Der Schreiber. Okay. Gibt es aus der Armee diese Katiba. Ja? Der Schreibende. Ja. Auf jeden Fall, du kannst Kutub sind die Bücher. Ja? Der Plural davon. Uktutibtu heißt, ich habe mich einschreiben lassen. Ja. Es gibt so. Wir sehen, die haben alle irgendwie was immer zu tun mit dem Schreiben. Egal welcher. Das hilft einem sehr, wenn man ein Wort nicht kennt. Wenn man nicht weiß, was bedeutet denn das Wort so und so. Dann guckt man sich das Wort an, dann weiß man die Wurzel davon. Und dann kann man sich sehr oft herleiten, was das Wort bedeuten könnte. Okay. Das ist eine Sache. Die zweite Sache, weil man bestimmte Wortformen gelernt hat durch im Arabischen. Ne? Die zweite Sache ist, man findet es dann im Wörterbuch. Ja? Weil im Arabischen die Wörterbücher sind nicht wie im Deutschen. Im Arabischen die Wörterbücher, da musst du die Wortwurzel kennen. Und dann kannst du das Wort nachschlagen. Heutzutage natürlich hast du elektronische, das manchmal auch anders. Aber die ganzen Konjugationen findest du nicht. Auch im Deutschen nicht. Ja, im Deutschen, also wenn du ein konjugiertes Wort suchst, also es wird sehr schwierig sein. Man muss schon den Infinitiv suchen. Ja? Und so ähnlich im Arabischen. Aber nicht nur bei Verben, sondern auch bei anderen. Was ich damit sagen will ist, zurück zum Thema, Haul kann kommen vom Wort Tahawwala. Tahawwala bedeutet sich verändern. Ja? Sich verwandeln. Ja? Und das ist eine Bedeutung. Man sagt, La Haula illa billah. Das heißt, es gibt kein La heißt, es gibt kein. La heißt Nein im Arabischen, aber auch es gibt kein La. Es gibt kein Haul, keine Veränderung, keine Zwischenänderung, außer durch Allah. Ja. Was ist mit der Veränderung gemeint? Ja, irgendwie zum Beispiel die Veränderung von einem schlechten Zustand zu einem guten. Oder von einem guten Zustand zu einem besseren. Das gibt es nicht. Außer durch Allah. Also dadurch sieht der Mensch ein, seine Unterwürfigkeit und dass er, du bist, mashallah, in der Moschee und du betest und bist im Unterricht und kommst zum Freitagsgebet, was weiß ich. Das ist alles schön, aber du sollst wissen, wenn Allah dich nicht geleitet hätte, wärst du wie viele andere auch. Also denk nicht daran, dass du irgendwie etwas da machst. Ja. Ich komme gleich auf eine andere Bedeutung auch noch zurück. Dann heißt es وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Al-Quwwah ist die Kraft. Qawi ist der Starke. Ja? Das heißt, es gibt auch keine Kraft außer durch Allah. Keine Kraft, denn wenn wir sagen, es gibt keine Zustandsveränderung von einem Schlechten zu einem Besseren und es gibt keine Kraft, das heißt, keine Kraft dann auch in diesem guten Zustand zu bleiben, oder allgemein, es gibt keine Kraft außer durch Allah. Wenn Allah dir die Kraft nicht gegeben hätte zu beten, hättest du nicht gebetet. Wenn Allah die Kraft nicht gegeben hätte zu denken, zu schreiben, hättest du nicht und so weiter. Letztendlich geht es darum, immer das Gute Allah Azza wa Jal zuzuschreiben. Das ist eine Bedeutung. Eine andere Bedeutung, wenn ihr es auch mal hört, bei Haul, ist auch, Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt im Koran al-Karim, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. يَحُولُ kommt auch vom Wort Haul wieder und bedeutend da ist sinngemäß: wisset, dass Allah zwischen den Menschen und seinem Herzen trennt. Zwischen den Menschen und dem Herzen trennt. Das heißt also, gemeint ist, dass man heute willst du zum Beispiel etwas Gutes machen, dann zum Beispiel durch eine Sünde oder dadurch, dass du das hinausschiebst, weil du eben die Sache nicht gemacht hast, nachdem Allah dir es gesagt hat, dass du es machen sollst, trennt Allah zwischen dir und deinem Willen. Und dann willst du es gar nicht mehr machen. Und hier sehen wir, dass die Herzen wirklich in der Hand Allah sind, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen soll der Mensch, sobald Allah etwas Gutes aufruft, mitmachen. Guck mal, wenn jemand dich zu etwas Gutem einlädt, du musst nicht immer aufs Ganze gehen. Das heißt, wenn einer zwischen dir sagt, du sollst spenden für irgendeine gute Sache, ja? Du musst nicht immer gleich Abu Bakr spielen und dir alles hergeben. Hat keiner von dir verlangt. Okay? Aber du musst auch nicht geizen und gar nichts geben. Sei ein Mensch, der immer bei Gutem mitmacht und nie Nein sagt, solange er etwas hat. Auch immer in der Hoffnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir gibt, weil du für ihn ausgegeben hast. Weil es kann ja nicht sein, dass du für Allah ausgibst und er dich nachher im Stich lässt. Das ist nie passiert in der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft nicht passieren. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala lässt dich nicht im Stich. Aber es heißt eben im heiligen Hadith, Yabna Adam, Anfiq, Unfiq Alek. Das heißt, O Sohn Adams, gib aus, dann werde ich für dich ausgeben. Also das ist eine Bedingung und Allah verspricht, die Bedingung zu erfüllen. Also sie wird auf jeden Fall funktionieren. Okay? Und deswegen Haul, La Haula, kann auch bedeuten, es gibt keine, es gibt niemanden, der dich abhalten kann, außer Allah Azza wa Jalla. Okay? La Haula wa La Quwwata. Es gibt, und dann könnten wir es jetzt auch ganz anders verstehen und sagen, wenn es darum geht, dass Allah, es niemanden gibt, außer Allah, der dich von einer Sache abhält, auf der einen Seite. Und es gibt niemanden, außer Allah Azza wa Jalla, der dir Kraft gibt, außer er, dann machen wir das doch mit guten und schlechten Taten, oder nicht? Wird doch passen. Wir sagen, es gibt niemanden, der mich abhalten kann, etwas Schlechtes zu tun, außer Allah. Und es gibt niemanden, der mir die Kraft geben kann, etwas Gutes zu tun, außer Allah. Ja? Das ist auch eine Bedeutung von La Hawla wa La Quwwata illa billah. Und ich finde, es ist sogar die offensichtlichere, die noch einfacher, nachvollziehbarere. Ja? Und weil meistens geht es in der Religion um die guten Taten zu machen und die schlechten Taten zu unterlassen. Und hier wirst du zum Guten aufgerufen, als würdest du sagen, oh Allah, ich werde nicht zu diesen Gebeten in die Moschee gehen können, außer wenn du mir die Kraft dazu gibst. Das ist die gute Tat. Ja? Und ich werde auch nicht diesen Ruf ignorieren können, diese Sünde, es sei denn, du hältst mich von dieser Sünde zurück ab. Ja. Gerade wenn wir sagen würden, dass das Gemeinschaftsgebet sogar verpflichtend ist, wie manche Ulama sagen, wie dem auch sei, das Abhalten muss ja auch nicht immer nur von Sünden sein. Abhalten kann dich Allah subhanahu wa ta'ala auch von Sachen, die makruh sind, oder nicht? Sachen, die sich nicht ziemen. Okay. Also das Leben läuft nicht nur mit Haram und Wajib, ja? Fard und Haram. Das Leben läuft sehr oft mit gut und besser und schlecht und schlechter. Muss nicht immer gleich in die Haram-Zone reingehen. Okay. Da haben wir das jetzt geklärt. Dann der Imam sagt, was man sagt, wenn man die Iqama hört. Was man sagt, wenn die Iqama hat. Dann heißt es hier Originalkapitel ohne Nummer. Ja, das wie heißt es, hat der Übersetzer so beibehalten, weil es immer so, man möchte vielleicht mal im arabischen Werk nachschlagen und dann, wenn man jetzt hier eine Nummerierung macht, dann findet man, dann ist alles durcheinander. Also richtigerweise wäre es eine Nummerierung zu machen. Aber die Frage ist, ob das Abu Dawud war, der das gemacht hat, oder ob die Leute später das nummeriert haben. Das ist sehr wahrscheinlich, aber müsste man natürlich nachschauen, was da im Originaltext war. Also Originaltext meine ich der Handschrift von ihm, rahimahullah ta'ala. Aber für uns einfach nur, also müsste er nachschauen, dann weiß man das ja. Auch bei der Nummerierung der Hadithen ist immer sehr problematisch. Das seht ihr doch selbst, wenn dann plötzlich eine neue Aussage kommt und derjenige sagte so und derjenige sagte so, dann immer die Frage, ab wann ist denn eine neue Überlieferung der Sache eine neue Nummer geben soll oder nicht? Ja. Und deswegen sind die Nummerierungen nie immer gleich. Deswegen das Beste ist immer, lernen einfach alles auswendig, dann ist es viel einfacher. طيب. Der Sheikh Al-Albani sagte da'if, weil es ja immer der Erste, der Aussage ist, immer der Erste. Auch Al-Munziri sagt, die Überlieferung ist da'if. Schauen wir uns trotzdem an. Abu Umama oder einige Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam berichten, dass Bilal einmal mit der Iqama begann. Als er Qad qamat as-Salah, das Gebet beginnt nun, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, möge Allah das Gebet beginnen lassen und ihm Dauerhaftigkeit schenken. Auf Arabisch heißt es Aqamaha Allahu wa Adamaha. Und im restlichen Teil der Iqama sagte er in etwa das, was im Hadith von Umar über den Adhan überliefert wurde. Deswegen, falls wir hören, warum manche Ulama sagen, dass es Sunna ist, bei der Iqama Aqamaha Allahu wa Adamaha zu sagen, dann wisst ihr warum. Dann wisst ihr warum. Und es ist halt so, auch wie bei Fiqh-Angelegenheiten, ist es manchmal bei Hadithen so, dass die Ulama sich uneinig sind darüber. Ja? Weil es gibt eben der Imam Abu Dawud hat eben in seinem Vorwort oder in seinem eigenen Kommentar zu seinem Buch hat er eben gesagt, wenn ich einen Hadith erwähne, über den ich nichts sage, das heißt, über den ich weder sage, der ist authentisch, noch der ist schwach, noch der ist erfunden, erlogen, wenn ich nichts über ihn sage, dann sagt er, fahuwa salih. Dann ist er, und das ist jetzt die Frage, was heißt salih? Ja? Dann ist er, können Sie sagen, in Ordnung. Dann ist er okay. Aber die Frage ist, wofür okay? Wofür okay? Weil Imam Abu Dawud, müsst ihr wissen, hat in einer Zeit gelebt, in der viele Gelehrte gelebt haben. Es war die goldene Zeit der Überlieferung. Ja, weil die ganze Zeit, das heißt, in dieser Zeit, oder die haben Menschen Bücher gelesen, die gelehrt waren. Und nicht Menschen, die nicht gelehrt waren. Die Gelehrten haben Bücher gelesen, die anderen haben keine Bücher gelesen. Ne? Das ist die eine Seite. Zweite Sache, die Leute, die Bücher gelesen haben, und Hadith-Bücher gelesen haben, die haben von diesem Thema was verstanden. Und deswegen, wenn Sie jetzt lesen, wir machen jetzt mal das Beispiel hier ganz einfach. Nur, das ist ein einfaches Beispiel, Alhamdulillah, damit es nicht schwerfällt. Jeder, der sich jetzt ein bisschen auskennt, manchmal ist es eben komplizierter. Aber die Frage ist eben, ich mache an diesem Beispiel. In diesem Beispiel könnt, wenn ihr euch die erste Zeile anschaut im Arabischen, ja, da steht, Abu Dawud sagt, Haddathana Sulaiman ibn Dawud al-Ataki. Das heißt, Suleiman ibn Dawud al-Ataki hat mir erzählt. Er erzählt seine Überlieferungskette bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Bei jedem Hadith macht er das. Abu Dawud macht es bei jedem einzelnen Hadith. Ja. Dann sagt er, Haddathana Muhammad ibn Thabit. Das heißt, mir hat erzählt Muhammad, qala, dann Haddathani Rajulun min Ahl al-Sham. Also das heißt, ein Mann aus Großsyrien hat mir Folgendes erzählt. Okay. Weil das ist ein einfaches Beispiel, da muss man nicht gelehrt sein, um zu wissen, dass das eine Schwachstelle in der Überlieferung ist. Weil wir nehmen unsere Überlieferung niemals von Leuten, die wir nicht kennen. Wir müssen sie kennen und wissen, dass sie vertrauenswürdig sind. Das ist eine Voraussetzung für einen authentischen Hadith, ist die Genauigkeit und die Redlichkeit eines Überlieferers. Ja? Das macht ihn für uns vertrauenswürdig. Ja? Aber wenn man ihn gar nicht kennt, dann wissen wir zwar nichts Schlechtes über ihn, aber es reicht nicht, bei der Mehrheit der Hadithen reicht nicht aus, um ihm zu vertrauen. Okay? Und das Gleiche gibt es öfter, aber in feineren Angelegenheiten. Der Hadith-Gelehrte weiß das, aber damit braucht er auch nichts erzählen. Und das macht uns manchmal Probleme als Laien, weil wir den Hadith lesen und Abu Dawud rahimahullah sagte nichts dazu und dann denken wir, er ist in Ordnung, der Hadith, aber er sagt dir, ach, hast du nicht gesehen, dass das und das im Sanad der Fall ist? Dann sagen wir ihm, tut mir leid, wissen wir nicht. Ich sage, dann warum liest du mein Buch? Dann liest mein Buch bitte mit einer Erläuterung. Ja? Mit einer Erläuterung. Und das ist ja genau, was wir jetzt gerade machen. Wir erläutern das und wir schauen uns, was die Hadith-Gelehrten dazu gesagt haben. Ja? Und deswegen kann es passieren, dass jemand das Buch aufschlägt und sieht, der Imam hat nichts dazu gesagt, dann benutzt er das als Argument, aber weil es eben nicht sein Fachgebiet war, entgeht ihm dies. Ja? Und manchmal gibt es auch Meinungsverschiedenheiten über die Überlieferung an sich, also diese Sachen. Das als Beispiel dazu. Und am Ende sagte er, im restlichen Teil der Iqama sagte er in etwa, dass das, was im Hadith von Umar radiallahu anhu über den Adhan überliefert wurde, wahrscheinlich, dass man die Iqama nachspricht. Und das wäre dann ein Argument, dass man bei der Iqama nachspricht, was der Muadhin sagt. Aber wie wir gesagt haben, die Überlieferung ist nicht authentisch, deswegen handeln wir auch nicht danach. Denn bei Ibadat müssen wir aufpassen. Könnte jemand sagen, ja, was ist das Problem, dass man die Iqama nachspricht? Wir sagen, das Problem ist, wir beten Allah an und wir möchten Allah so anbeten, wie er es will. Und wie macht er das? So wie unser Prophet es vorgemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Ja. Bei Ibadat brauchst du einen authentischen Beweis. Du kannst nicht sagen, grundsätzlich, ich brauche keinen. Nein, du brauchst einen Beweis. Ja. Du brauchst einen Beweis, dass du danach handeln darfst. Aber deswegen lernen wir Fiqh. Also wir wollen es nicht kompliziert machen. Deswegen gibt es ja Fiqh-Bücher, da kann man sich das haben wir die Fiqh-Gelehrten haben wir es ja schon gemacht. Ja. Deswegen, das, was ich euch erzähle, oft bei, was ist Nahkam Sharia, den islamischen Urteilen, ist ja die Zusammenfassung dessen, was wir aus dem Fiqh schon gelernt haben. Ja. Der Faqih, der hat ja das alles schon studiert. Er hat ja nicht nur Abu Dawud gelesen, einmal, zweimal, sondern hat ja auch die anderen Bücher gelesen, Kutub al-Sitta. Der hat auch noch mehr als das. Der hat in jedem Gebiet alle Hadithe, die relevant sind dafür, kennt er. Ja. Dafür gibt es ja extra Werke. Ja. Wenn einer jetzt Fiqh studieren will, schlägt er nicht das Buch auf hier. Sondern wir wollen jetzt hier so etwas machen wie ein bisschen was lernen über Fiqh, aber auch ein bisschen lernen über andere Dinge in der Religion, je nachdem, was gerade vorkommt. Und wir möchten auch Allahs Gedenken. Ja. Wir möchten sie treffen an einem Freitagnachmittag. Und Freitagnachmittags gibt es eine Überlieferung, dass darin diese Phase ist, in der Allah die Bittgebete erhört. Wenn wir das jeden Mal Freitag treffen, weil inshallah ta'ala werden wir irgendwann mal auch diese Phase erwischen, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. 37. Bittgebet beim Adhan. Jabir ibn Abdullah berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer beim Hören des Gebetsrufes sagt, O Herr dieses vollkommenen Rufes und des anstehenden Gebetes, schenke Muhammad die Wasila und Vorzüglichkeit und gib ihm eine lobenswerte Stellung, diejenige, die du ihm versprochen hast. So wird ihm die Fürsprache am Tag der Auferstehung gewährt. Dieser Dua spricht man nach dem Adhan und auf Arabisch lautet Allahumma rabba hadhihi ad-da'wah at-tammah was-salat al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ich habe es einmal vorgelesen, damit wir das auch dann lernen. Ja. Jetzt folgendes dazu. O Herr dieses vollkommenen Rufes, Rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma. Der vollkommene Ruf ist der Ruf, der zum Gebet ist. Denn das Gebet ist eine der vollkommenen Taten, eine der Taten, die dich Allah azza wa jall näher bringen. Dementsprechend ist auch das Mittel dazu ein vollkommenes, ein edles Mittel. Und des anstehenden Gebetes, was Salat al-Qa'ima. Das anstehende Gebet, weil er zu diesem gerufen worden ist durch den Adhan. Und dann heißt es, schenke Muhammad die Wasila. Wasila haben wir schon kennengelernt. Das ist die höchste Stufe im Paradies, die nur einem Diener zugeteilt wird am Tag der Auferstehung. Und Vorzüglichkeit könnte das gleiche bedeuten wie die Wasila, denn die Wasila ist eine Vorzüglichkeit. Und dann heißt es, interessanterweise, und das ist auch eine Sache, die wir lernen möchten, er sagte auf Arabisch, Ati Muhammadan al-Wasila. Normalerweise, übrigens sprachlich heißt Ati Muhammadan al-Wasila, nur aufgrund einer sprachlichen, grammatikalischen Sache, sagt man das im Arabischen nicht so. Ja? Das ist ausländisch, würde man sagen. Ja? Also man sagt sich Ati Muhammadan al-Wasila. Ja, für die, die es genau wissen wollen, weil Al-Wasila beginnt mit einer Wasl-Hamza. Und die Wasl-Hamza fliegt raus, wenn man das Wort davor mit verbinden will. Ja. Und wenn das dann rausfliegt, trifft ein sukuniertes Nun, Muhammadan, am Ende ist ein N, auf was? Auf ein sukuniertes Lam, Al-Wasila. Und das funktioniert nicht. Der Araber mag das nicht. Und deswegen macht er aus der ersten Sukun eine Kasra. Und dann heißt es Muhammada nil wasila. Statt Muhammada nil wasila oder sowas, ja, heißt Muhammada nil wasila. Wie dem auch sei, was ich eigentlich sagen will ist, warum hat er nicht gesagt, sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, Ati Muhammada nil wasila. Er hätte auch sagen können, Ati Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al wasila. Und könnte jemand kommen und sagen, Achi, sag sallallahu alaihi wasallam, denn niemand ist geiziger als jemand, der den Namen des Propheten sallallahu alaihi wasallam hört und dann den Friedensgruß nicht über ihn ausspricht, alaihi salatu wassalam. Und hier lernen wir, liebe Geschwister, eine wichtige Sache, und zwar, dass überlieferte Texte so gesprochen werden, wie sie überliefert worden sind. Schluss auf, basta. Kein Mensch hat das Recht, ein Wort hinzuzufügen. Ich meine, denkt ihr, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat vergessen, das uns zu sagen? Yani, er hat uns diesen Dua beigebracht und hat vergessen zu sagen, sagt sallallahu alaihi wasallam. Yani, unser einer vergisst es nicht. Uns kommt es komisch vor, weil wir uns schon daran gewöhnt haben, es zu sprechen, richtig? Aber das ist eben der Punkt. Wenn ein Text überliefert ist, wenn der Prophet alaihi salatu wasallam dir sagt, sag es so, dann hast du keine Rechtfertigung, irgendetwas hinzuzufügen oder Waffen wegzulassen. Fertig, geht nicht. Und das Gleiche, und das ist der Anstand gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nicht, dass jemand kommt und sagt, zum Anstand gehört es, sallallahu alaihi wasallam zu sagen. Wir sagen normalerweise ja. Aber nicht, wenn dein Prophet alaihi wasallam selbst dir einen Satz vorgesagt hat, da kannst du nicht einfach die Sache ändern. Das geht nicht. Ja? Und ich gebe euch ein zweites Beispiel. Das abrahamitische Bittgebet im Salah. Du sagst, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Nicht, ihr kommt auf dir und sagt, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala Ali Muhammad. Das macht gar keinen Sinn. Erstens, weil so ist es nicht überliefert. Zweitens, weil du bist ja gerade dabei, den Segensruf zu sprechen. Weil sonst kommst du in einen Kreislauf, in den du nie wieder rauskommst. Wenn du jedes Mal auf Jesus singst. Das ist nicht damit gemeint. Ja? Und auch manche Leute sagen, sag nicht Allahumma salli ala Muhammad, sondern sag Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Das heißt, oh Allah, schenke Heil unserem Führer Muhammad. Oder unserem Anführer Muhammad. Weil Führer ist nicht so schön im Deutschen heutzutage. Auf jeden Fall sagen wir auch hier, natürlich ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam unser Sayyid, zweifellos. Aber unser Sayyid hat es uns jetzt so beigebracht zu sprechen, deswegen ist es nicht dein Recht, dass du da was hinzufügst. Anstand gegenüber ihm bedeutet es so zu sagen, wie er es dir vorgesagt hat. Und noch schlimmer ist es, wenn jemand was beim Koran lesen machen würde. Also ihr wisst, Allah subhanahu wa ta'ala hat unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beim Namen im Koran viermal erwähnt. Ja? Einmal zum Beispiel in Surat al-Fath. Dort heißt es Muhammadur Rasulullah. Ja? Man darf auf keinen Fall sagen Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und dann weiterreden. Das geht überhaupt nicht. Also der Koran, den liest du genauso, wie er herabgesandt worden ist. Und Wortlaut mit den Buchstaben, sogar die Aussprache stimmt überein, wie es überliefert worden ist. Du hast da nicht das Recht, irgendwas dem hinzuzufügen. Okay. Gib ihm eine lobenswerte Stellung, diejenige, die du ihm versprochen hast. So, dann gibt es, liebe Geschwister, in manchen Belieferungen einen Zusatz, innaka la tukhriful mi'ad, denn du wahrlich brichst dein Versprechen nicht. Denn wahrlich brichst du dein Versprechen nicht. Dieser Zusatz ist unauthentisch überliefert worden und deswegen ist besser, man lässt diesen weg. Aber nur, damit ihr, falls ihr hört, jemand, der das sagt, dann wahrscheinlich, weil er am meisten so gelernt hat, aber wahrscheinlich, weil er es von jemandem gelernt hat, der davon überzeugt ist, dass man das so sagen darf. Aber dieser Zusatz ist unauthentisch und Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Und ihr seht, auch eine Kleinigkeit, die man macht, und man hat am Ende dafür die Fürsprache unseres Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Was man beim Adhan des Maghrib sagt. Musalama sagte, radiallahu anha, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam lehrte mich beim Adhan des Maghrib-Gebetes Folgendes zu sagen: O Allah, deine Nacht trifft ein und dein Tag vergeht. Diese sind die Leute, der zu dir aufrufenden, so vergib mir. Auf Arabisch: Allahumma inna hadha iqbalu laylika wa idbaru naharik wa aswatu du'aika faghfirli. Und auch diese Überlieferung ist unauthentisch, deswegen unterlassen wir die Handlung danach. Die entsprechende Handlung. Für den Adhan 39, für den Adhan Gebets für den Adhan Gebetsruf Lohn nehmen. Uthman ibn Abi Waqqas radiallahu anhu sagte: O Gesandter Allahs, mach mich zum Imam meiner Leute. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, du bist ihr Imam, orientiere dich an ihren Schwächsten und setze einen Gebetsrufer ein, der für den Gebetsruf keinen Lohn nimmt. Diese Überlieferung von Uthman ibn Abi Waqqas radiallahu anhu beinhaltet etwas Interessantes. Und zwar, dass er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam darum gebeten hat, ihn einzusetzen als Imam. Weil normalerweise der Mensch verlangt nicht Positionen wie diese, wodurch er Verantwortung anderen Menschen gegenüber hat. Denn das ist ein Risiko, das er eingeht. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, der Prophet ﷺ hat die Reihenfolge der Imame festgelegt. Er hat doch gesagt, ja ummun nasa aqra'um li kitabillah. Vorbeten soll derjenige, der am meisten vom Buch Allahs auswendig kennt. Und so weiter und so fort. Wie können wir diese Hadithe miteinander in Einklang bringen? Und auch in einer anderen Überlieferung weist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam darauf hin, dass er Positionen nicht vergibt an Leute, die danach fragen. Und ich denke, der Grund dafür ist offensichtlich. Denn es kommt darauf an, warum jemand darum bittet, eine bestimmte Position zu bekommen. Wenn jemand darum bittet, eine Position zu bekommen, und er ist nicht dafür geeignet, weil zum Beispiel zu befürchten ist, dass er seine Macht missbrauchen wird, oder weil er nicht die Bedingungen erfüllt, um diese Aufgabe zu ordnungsgemäß auszuführen, dann in diesem Fall wird er abgelehnt. Aber wenn jemand um eine bestimmte Position bittet, weil er dafür geeignet ist und weil er weiß, dass wenn er diese Position nicht einnimmt, wird jemand anderes diese Position einnehmen, der nicht dafür geeignet ist, dann ist diese Sache vollkommen in Ordnung. Und er wird inshallah sogar dafür belohnt, dass diese Aufgabe ordnungsgemäß umgesetzt wird. Was ist der Beweis für diese Fallunterscheidung? Naja, erst einmal dieser Hadith selbst, den wir vor uns haben, denn der Prophet a.s. hat ja ihn nicht abgelehnt, sondern hat gesagt, mach mich zum Imam meiner Leute, von meinem Volk, und der Prophet hat zugestimmt, a.s. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2, wir haben einen sehr schönen Beweis aus dem edlen Koran, Al-Karim, in der Sura von Yusuf a.s. Der Prophet Yusuf a.s. sagte zum damaligen Pharao, er sagte, اجعلني على خزائن الأرض. Das heißt, setze mich als Hüter über die Bodenschätze ein. Setze mich als Hüter über die Schätze. Er wusste von sich selbst, dass er nicht nur vertrauenswürdig ist, sondern dass er auch mit Geld umgehen kann. Und das sind zwei sehr, sehr wichtige Voraussetzungen für diese Sache. Und Grund, warum dürfen wir das Wort als Beweis benutzen? Steht zwar im Koran drin, ist richtig, aber es ist ja nicht aus unserer Zeit. Also es ist ja aus dem Gesetz der Menschen vorher. Und wir sagen als Antwort, das Gesetz der Menschen vorher ist auch Gesetz für uns, solange unser Gesetz ihm nicht widerspricht. Okay. Und deswegen, wenn Allah uns etwas erzählt von den Propheten vorher, dann doch mit Sicherheit, damit wir danach handeln und damit erstmal unser Prophet danach handelt. Allah sagte, nachdem er die Propheten erwähnt hat, in Surat Al-An'am, sagte er, أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. Das sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. Orientiere dich an ihrer Rechtleitung. Also wissen wir diese Fallunterscheidung, und deswegen, wenn man in einer Moschee zum Beispiel ist und dort gibt es keinen Imam, und du weißt von dir, weil du den Koran auswendig kennst, oder du bist derjenige, der am meisten vom Koran auswendig kann, und du kannst am besten lesen, und du weißt, wenn du nicht vorbetest, dann betet jemand vor, der nicht richtig lesen kann, dann darfst du den Vorschlag machen und sagen, ich möchte gerne vorbeten. Ja. Oder zum Beispiel beim Adhan das Gleiche. Ja. Wenn du weißt, wenn du den Adhan nicht ausrufst, dann wird ihn jemand ausrufen, der den Adhan falsch ausruft. Dann hast du das Recht zu sagen, zu dem Verantwortlichen an dieser Stelle, ja, ich möchte bitte den Adhan ausrufen, weil ich es besser machen kann. Ja. Weil das ist eine Erleichterung, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Machen wir an dieser Stelle Stopp, inshallah ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für eure Anwesenheit und euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.